enttäuschen. Mhm. Wir haben nichts, nur das Geld und die Briefe. Und damit können wir, dass wir die Schrift identifizieren können. Die Schrift identifizieren? Wie das? Überleg doch mal. Wir müssen ins Büro von Ross Duggan und ein paar Zeilen auf seiner Schreibmaschine schreiben, mhm, damit wir die Schrift vergleichen. Stimmt, genau. Ich habe die Nachricht und das Geld bekommen. Ja? Das ist bestimmt der Kerl. Unser Mr. Unbekannter. Ja. Ja, okay, sicher. Ich würde mich auch gern mit Ihnen treffen. Wann und wo? Ja? Ja, ich weiß, wo das ist. In einer Stunde? In zwei Stunden. Ja, okay, komm hin. War das Duggan? Ja, das kann ich nicht sagen. Der Mistkerl bricht jegliche Regel, die im College-Sport gilt. Und tut gleichzeitig so, als ob wir Kumpel seien. Er glaubt also, dass du mitspielst? Ja. Er meinte, wir sollten über meine Zukunft reden. Wir treffen uns auf einem Parkplatz an der Küste. Gut. Das Mikrofon, das ich bei der Papageiennummer hatte, ist ein Funkmikrofon. Wenn ich es an ein tragbares Funkgerät festmache... Dann kannst du mich anschließen und alles mithören. Genau. Logo. Na, dann lass uns gleich anfangen. Wo ist das Funkgerät?